Spielen. GB sieht mein Haus als ein Spielhaus, in dem ich, wie ich selbst hinzufüge, den ganzen Tag herumtändele. Aus meinem Puppenhaus nämlich, vergleiche Henrik Ibsen, Nora oder ein Puppenheim 1879, hat sich nicht die Mutter entfernt, sondern die Kinder, wie es sich gehört. So gehe ich um mit Figuren und Lemuren und warte auf Kinderbesuch. Wenn die Enkel endlich da sind, 2-3 Mal im Jahr, wenn es hochkommt, bin ich froh. Miro hat eine Nudel S-förmig an die Fensterscheibe geworfen. Die bleibt nun da, bis er so groß ist, dass er sie selbst wegnehmen kann. Mit Koss haben wir auf der Wiese ein Kinderhäuschen gebaut, aus den Resten vom ehemaligen Entenstall, der weichen musste, um Platz für einen Hot Tub zu machen. Gestern wollte Koss, nachdem er die Augen aufgeschlagen hatte, gleich anfangen, das geplante Haus zu bauen, für sich und Miro, seinen Cousin. Es ging dann sehr gut, unser ephemeres Bauen. Die vordere Entenstallwand wurde mit dicken Ästen abgestützt, Seiten und Dach aus Paletten und Schilfmatten errichtet und zum Schluss alles festgebunden. Fertig! Er war selig und der ganze Vormittag war wunderschön, ein sonniger, leuchtender Tag. Wir haben Bauarbeiterpause auf der kleinen Insel gemacht, mit Picknick, sehr vergnüglich. Als das Haus fertig ist, lädt er auch seinen Vater zum Essen dorthin ein. Es gibt ein Türchen zum Durchkriechen für Kinder, Tee hilft ihm mit einem Verschluss und eine Öffnung für Erwachsene. Heute Morgen stürmt es wieder. Mal sehen, ob das Teil noch steht. Am Abend habe ich die beiden Buben auf je eine Tapetenrolle gelegt und umzeichnet. Sie malen alles ganz schwarz aus, wollen Batman sein. Mit spitzen Ohren, sich die ausgeschnittenen Papiere als eine Art Ganzkörpermaske umhängen und Till erschrecken. Dann haben sie gespielt, dass Miro elektrisch ist und ein Baby, aber ein ganz starkes Baby. Wir spielen dann Fangen mit einem bunten, weichen Ball sehr schnell hin und her. Koss erfindet, dass der Ball heiß ist und dass man ihn deswegen schnell weitergeben muss. Wir haben sehr viel Spaß, aber ich kann nicht aufhören, dabei zu denken, noch kann ich das, bald bin ich tot. Er soll sich daran erinnern, an diesen einzigartigen Moment. Am Nachmittag haben wir auf der Decke gelegen und Wolkentiere betrachtet. Sie zogen sehr hoch oben dahin, federleicht. Das war sehr schön. Beide Kinder sind von einer bestürzenden Lieblichkeit, noch ganz zugewandt, arglos und voller Vertrauen. Koss wird im Juni 5 in Berlin oder in South Dakota. Er erinnert sich sehr genau an alle die Orte, an denen er abwechselnd wohnt, verfügt im Geist über seine Spielsachen dort. Wie schade, dass sie gehen. Ich habe gedacht, wenn sie fort sind, ist es nicht mehr wie vorher ohne sie, sondern durch ihre Anwesenheit hat sich alles verändert, auch die Art des Fortseins. Ein heftiger Schmerz, wenn sie wegfahren, denn das nächste Mal werden es sehr andere Kinder sein. Bei der Trennung von Erwachsenen ist es natürlich auch so, nur fällt der Wandel nicht so auf. Es gibt ein letztes Frühstück im großen Raum. Miro und Koss stellen noch einmal die Sitzkissen zu Dominos auf und lassen sie fallen. Miro, der im Auto barfuß mit Kopfhörern und Sonnenbrille im Kindersitz Platz nimmt, vor sich ein Tablet, das am Vordersitz befestigt ist, mit Spielen für die Fahrt. Il Capitano ist Tills Kommentar. Jedes Mal wachsen sie mir mehr ans Herz. Was für eine Freude, sie sich entwickeln zu sehen. Im Grund arbeiten wir hier und jetzt daran, sie mit ihren künftigen Träumen und Fantasien auszustatten und bemühen uns um die Inszenierung von magischen Momenten.